Erster viele Leute haben schon versucht, die Geschichten aufzuschreiben. Diese Geschichten sind bei uns wahr. Zweiter die ersten Zeugen und Diener Gottes haben sie uns erzählt. Dritter ich habe alles genau geprüft. Darum schreibe ich es für dich, Theophilus, der Reihe nach auf. Vierter so kannst du sicher sein, dass die Geschichten wahr sind. Du hast sie im Unterricht gelernt. Fünfter König Herodes regierte in Judä. Es gab einen Priester namens Zacharias. Seine Frau hieß Elisabeth. Sie kam aus der Familie Aaron. Sechster beide lebten richtig vor Gott. Sie hielten alle Gebote des Herrn. Niemand konnte ihnen etwas vorwerfen. Siebter sie hatten kein Kind, denn Elisabeth konnte keine Kinder bekommen. Beide waren schon sehr alt. Achter eines Tages war Zacharias an der Reihe. Er diente als Priester vor Gott. Neunter er wurde ausgelost, um Weihrauch im Tempel zu verbrennen. Das war der Brauch der Priester. Zehnter viele Menschen beteten draußen. Das war zur Zeit des Rauchopfers. Elfter ein Engel des Herrn erschien ihm. Er stand rechts vom Weihrauchaltar. Zwölfter Zacharias sah den Engel. Er erschrak sehr und bekam Angst. Dreizehnter der Engel sagte, hab keine Angst, Zacharias. Gott hat dein Gebet gehört. Deine Frau Elisabeth wird einen Sohn bekommen. Du sollst ihm den Namen Johannes geben. Vierzehnter du wirst dich sehr freuen. Viele Menschen werden sich über seine Geburt freuen. Fünfzehnter er wird wichtig sein vor dem Herrn. Er wird keinen Wein trinken. Er wird schon im Mutterleib vom Heiligen Geist erfüllt sein. Sechzehnter er wird viele Menschen in Israel zu Gott zurückführen. Siebzehnter er wird vor dem Herrn hergehen. Er wird wie Elia sein. Er wird die Herzen der Väter zu den Kindern lenken. Er wird die Ungehorsamen zu den Guten führen. So bereitet er ein Volk für den Herrn vor. Achtzehnter Zacharias fragte den Engel, wie kann ich das wissen? Ich bin alt und meine Frau ist auch alt. Neunzehnter der Engel antwortete, ich bin Gabriel. Ich stehe vor Gott. Er hat mich gesandt, um dir diese gute Nachricht zu bringen. Zwanzigster du wirst stumm sein und nicht sprechen können. Das wird so lange sein, bis alles passiert ist. Du hast meinen Worten nicht geglaubt. Sie werden aber zur richtigen Zeit wahr werden. 21. Die Leute warteten auf Zacharias. Sie wunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. 22. Als er herauskam, konnte er nicht sprechen. Sie verstanden, dass er eine Vision im Tempel hatte. Er winkte ihnen zu und blieb stumm. 23. Als sein Dienst im Tempel vorbei war, ging er nach Hause. 24. Danach wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Sie blieb 5 Monate zu Hause und sagte, 25. Der Herr hat mir geholfen. Er hat meine Schande vor den Menschen weggenommen. 26. Im 6. Monat sandte Gott den Engel Gabriel. Er ging in eine Stadt in Galiläa, die Nazareth hieß. 27. Er ging zu einer jungen Frau namens Mariam. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt. Josef kam aus der Familie David. 28. Der Engel kam zu ihr und sagte, sei gegrüßt, du von Gott Geliebte. Der Herr ist mit dir. 29. Mariam erschrak über diese Worte. Sie dachte darüber nach, was dieser Gruß bedeuten sollte. 30. Der Engel sagte zu ihr, hab keine Angst, Mariam. Gott hat dich lieb. 31. Du wirst schwanger werden und einen Sohn bekommen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben. 32. Er wird groß sein. Man wird ihn Sohn des Höchsten nennen. Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben. 33. Er wird für immer König über die Familie Jakob sein. Sein Reich wird niemals enden. 34. Mariam fragte den Engel, wie kann das geschehen? Ich habe keinen Mann. 35. Der Engel antwortete, der Heilige Geist wird über dich kommen. Die Kraft Gottes wird dich umhüllen. Darum wird das Kind heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. 36. Deine Verwandte Elisabeth ist auch schwanger. Sie ist schon alt und im 6. Monat. Man sagte, sie könne keine Kinder bekommen. 37. Für Gott ist nichts unmöglich. 38. Mariam sagte, ich bin die Dienerin des Herrn. Es soll geschehen, wie du gesagt hast. Dann ging der Engel von ihr weg. 39. Mariam machte sich bald auf den Weg. Sie ging schnell in eine Stadt im Gebirge von Judä. 40. Sie ging in das Haus von Zacharias und begrüßte Elisabeth. 41. Als Elisabeth Mariams Gruß hörte, bewegte sich das Kind in ihrem Bauch. 42. Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Sie rief laut, du bist gesegnet unter allen Frauen. Gesegnet ist das Kind in deinem Bauch. 43. Warum kommt die Mutter meines Herrn zu mir? 44. Als ich deinen Gruß hörte, bewegte sich das Kind in meinem Bauch vor Freude. 45. Glücklich ist, wer glaubt. Denn was der Herr gesagt hat, wird wahr werden. 46. Mariam sagte, meine Seele lobt den Herrn. 47. Mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. 48. Er hat auf seine kleine Dienerin geschaut. Von jetzt an werden alle Menschen mich glücklich nennen. 49. Der mächtige Gott hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. 50. Seine Barmherzigkeit ist immer da. Sie ist für alle Menschen, die ihn ehren. 51. Er hat seine große Kraft gezeigt. Er hat die Stolzen in ihren Gedanken zerstreut. 52. Er hat mächtige Herrscher vom Thron gestoßen. Er hat einfache Menschen erhöht. 53. Er hat Hungrige mit guten Dingen gefüllt. Reiche Menschen hat er mit leeren Händen weggeschickt. 54. Er hat seinem Volk Israel geholfen. Er hat an seine Barmherzigkeit gedacht. 55. So hat er es unseren Vätern versprochen. Er hat es Abraham und seinen Nachkommen für immer versprochen. 56. Mariam blieb etwa 3 Monate bei Elisabeth. Dann ging sie wieder nach Hause. 57. Elisabeth bekam ihr Kind. Sie gebar einen Sohn. 58. Ihre Nachbarn und Verwandten hörten davon. Sie hörten, dass der Herr ihr viel Gutes getan hatte. Sie freuten sich mit ihr. 59. Am 8. Tag kamen sie, um den Jungen zu beschneiden. Sie wollten ihn Zacharias nennen, wie seinen Vater. 60. Seine Mutter sagte, nein, er soll Johannes heißen. 61. Sie sagten zu ihr, niemand in deiner Familie hat diesen Namen. 62. Sie fragten den Vater mit Zeichen, wie er den Jungen nennen wollte. 63. Er bat um eine Schreibtafel. Er schrieb darauf, sein Name ist Johannes. Alle wunderten sich. 64. Sofort konnte Zacharias widersprechen. Er lobte Gott. 65. Alle Nachbarn bekamen Angst. Im ganzen Gebirge Judäas sprachen die Leute über diese Dinge. 66. Alle, die es hörten, dachten darüber nach. Sie sagten, was wird aus diesem Jungen werden? Die Hand des Herrn war mit ihm. 67. Zacharias, sein Vater, wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Er sprach prophetische Worte und sagte, 68. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Er hat seinem Volk geholfen und es befreit. 69. Er hat uns einen starken Retter gesandt. Er kommt aus der Familie seines Dieners David. 70. So hat er es schon früher gesagt. Er sprach durch seine heiligen Propheten. 71. Er wird uns von unseren Feinden befreien. Er wird uns von allen befreien, die uns hassen. 72. Er wird unseren Vätern Barmherzigkeit zeigen. Er wird an sein heiliges Versprechen denken. 73. Er hat es unserem Vater Abraham mit einem Eid versprochen. 74. Er wird uns befreien. Dann können wir ohne Angst vor unseren Feinden leben. 75. Wir werden ihm dienen. Wir werden unser ganzes Leben lang heilig und gerecht vor ihm sein. 76. Und du, mein Kind, wirst Prophet Gottes genannt werden. Du wirst vor dem Herrn hergehen. Du wirst seine Wege vorbereiten. 77. Du wirst deinem Volk zeigen, wie es gerettet wird. Ihre Sünden werden vergeben. 78. Unser Gott ist sehr barmherzig. Er wird uns einen Retter vom Himmel senden. 79. Er wird denen leuchten, die in Dunkelheit und Todesgefahr leben. Er wird uns auf den Weg des Friedens führen. 80. Der Junge wuchs und wurde stark im Geist. Er lebte in der Wüste. Das war, bis er sich Israel zeigte.